the most difficult border. Das ist die schwierigste Grenze von allen. Manchmal können wir die Lichter von England sogar sehen, aber wir kommen nicht rüber. Aizatullah, 15 Jahre alt, Flüchtling. Seit 2 Monaten und 19 Tagen hängt er in Calais fest. Wir kommen aus Afghanistan. Ich bin seit ca. 8 Tagen hier in Calais. Wir alle wollen nach England. Ich habe schon versucht, mich in einem Laster zu verstecken, aber es hat nicht geklappt. Es gibt zu viele Checkpoints, wo sie uns rausholen. Dann bringen sie uns zur Polizeiwache, machen Fotos, nehmen Fingerabdrücke und lassen uns wieder laufen. Ali aus der Provinz Ghazni an der Grenze zu Pakistan, seit 8 Tagen im Dschungel von Calais. Die Unsichtbaren. Flüchtlingselend in Calais. Eine Reportage von Bettina Kaps. Der 24-Jährige kauert vor einem Unterschlupf. Auf der Erde liegen Paletten, darüber sind Planen gespannt. Sie sind an den Sträuchern befestigt. Rundherum ist dorniges Gestrüpp. Der sandige Boden ist mit Abfall übersät. Plastiktüten, Eierschalen, Bierdosen, Klopapier, Exkremente. Ali trägt ein schwarz-weißes Palästinensertuch über dem Anorak. Er wärmt sich die Hände über einem kleinen Feuer. Many days they are coming, at least 2-3 days a week. Die Polizei kommt 2 oder 3 Mal in der Woche hierher, manchmal auch täglich. Sie nimmt Flüchtlinge mit oder versprüht Tränengas. Hier steht eine Hütte, in der sie schon vor 2 Wochen Gas gesprüht haben. Niemand kann dort schlafen, weil es immer noch in den Augen beißt. Die Polizei will uns vertreiben. Aber wir müssen in Calais bleiben, weil wir noch diese letzte Grenze vor uns haben. Es gibt kein Zurück für uns. Wir müssen weiter. Ali ist vor den Taliban geflohen. Stationen seiner Reise: Pakistan, Iran, Türkei, Griechenland, Italien, jetzt Frankreich. Dass er ausgerechnet in Calais so elendig leben muss, hat er nicht geahnt. Das Niemandsland der Flüchtlinge wird der Dschungel genannt. Ein treffender Name. Es liegt kurz vor dem Hafen von Calais, zwischen Schnellstraße, Chemiefabrik und dem Ärmelkanal. Der Pfad führt tiefer ins Gehölz, gabelt sich. An den dürren Zweigen hängen verblichene orange Beeren. Alle paar Schritte sind weitere Hütten zu sehen. An einem Ast flattern Unterwäsche und ein Handtuch im Wind. Wieder ein Feuer. Darum ist eine Familie geschart. Die Frau sitzt auf einem Rollkoffer. Sie hat einen braunen Schal locker um den Kopf geschlungen. Die Augenbrauen in ihrem Gesicht sind akkurat gezupft. Der Mann ist rasiert. Die 3 Kinder stecken in dicken Pullovern und Gummistiefeln. Sie essen Schmelzkäse. Ihre Hände sind von Erde und Ruß geschwärzt. Die Mutter hält Feuchttücher in der Hand. Unablässig wischt sie über die kleinen Münder und Finger. So, als ob sie die Kinder damit vor dem ganzen Dreck und Elend um sie herum beschützen kann. Eine Tochter lacht. Sie hat Zahnlücken. Die Mutter zeigt das Alter ihrer Kinder mit den Fingern an. Sie sind 4, 5 und 6 Jahre alt. Die Afrikaner leben nicht im Dschungel. Sie sind in der Stadt untergeschlüpft. Am Hafen steht eine Lagerhalle der Industrie- und Handelskammer. Auf der Laderampe hausen ein paar Dutzend Männer. Sie kommen aus Somalia, Sudan, Äthiopien. Auch diese Flüchtlinge haben Verschläge gebaut. Von dort aus sehen sie das Hafenbecken, sehen, wie die Fähren an- und ablegen. Jetzt ankert die Molière am Kai. Ein paar Straßen weiter haben Eritreer ein ehemaliges Arbeiterwohnhaus besetzt. Die 3 Eingänge sind verriegelt, die Rollos zugezogen und die Kellerfenster mit Lumpen verstopft. Im Hinterhof häuft sich Unrat. Es stinkt nach Urin. Dort sind Polizisten. Der Kommissar zeigt auf den Boden. Er macht keine Jagd auf Ausländer. Er will ein Verbrechen aufklären. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber da ist ein Blutfleck und dort auf dem Holzscheit auch. Heute Nacht gab es hier eine Schlägerei mit einem Verletzten. Er hat Messerstiche im Unterleib. Das kommt oft vor. Die Ursache finden wir selten heraus. Vielleicht ein Streit unter Schleppern oder unter verschiedenen Volksgruppen. Der Polizeifotograf macht Aufnahmen vom Tatort. Unterdessen geht eine junge Frau ins Haus, steigt die Treppe hoch. Mariam trägt eine weiße Windjacke mit der Aufschrift Secours Catholique. So heißt die Caritas in Frankreich. Sie klopft, schiebt die Tür auf, ruft auf Arabisch ins Zimmer. 8 junge Frauen stehen sofort von ihren Decken auf, ziehen Mäntel über, folgen Mariam ins Freie. Zwei Männer schließen sich an, einer geht mit Krücken. Mariam sperrt ihren Kleinbus auf. Die Frauen steigen ein, der verletzte Mann darf auch mitfahren, den anderen schickt sie zurück. Wir können nicht alle Migranten abholen. Den jungen Mann da nehme ich mit, damit er ein bisschen im Warmen sein kann. Mariam fährt die Eritrea zum Stadtrand von Calais, wo die Caritas in ein ehemaliges Geschäft eingezogen ist. Im Wohnraum steht ein langer Tisch mit karierter Wachstuchdecke, ein altes Sofa, ein Regal mit Monopoly und anderen Spielen. In der Küche sind zwei Helferinnen am Werk. Sie kochen Tee für die Flüchtlinge und tauschen Neuigkeiten aus. Sie reichen eine Petition herum? Ja, die Nachbarn im Viertel wollen verhindern, dass die Migranten hier den Tag verbringen. Das stört die Anwohner. Sie wollen das Elend nicht sehen. Die Eritreerinnen kümmert das nicht. Sie ziehen Zahnbürsten und Zahnpasta vor und stehen vor dem WC mit dem Waschbecken an. Nachdem sie sich frisch gemacht haben, trinken sie den Tee. Da ist Ouadiou, die ihre schwarze Wollmütze auch im Zimmer noch auf dem Kopf behält. Sie hat die Flucht mit ihrem 10-jährigen Sohn angetreten. Abraham, ein molliges Kind, sitzt über einem Blatt und zeichnet die Flagge von Eritrea. Salama trägt eine Jogginghose. Sie ist im 6. Monat schwanger. Der junge Mann mit dem Gipsfuß ist aus einem Laster gesprungen, der in die falsche Richtung fuhr. Dabei hat er sich den Knöchel gebrochen. Aus seinem Handy tönt die Musik. Salama schließt die Augen und wiegt sich im Rhythmus der Melodie aus der Heimat. Mariam schaut die kleine Gruppe an. Am liebsten will sie alle Flüchtlinge in ihrem kleinen Bus ins Warme bringen. Weil das unmöglich ist, kümmert sie sich um die Schwächsten, um Frauen, Kinder und Verletzte. Unser Ziel hier, wir wollen Ihnen klar machen, es gibt nicht nur England, es gibt auch andere Möglichkeiten. Sie können in Frankreich Asyl beantragen. Die Flüchtlinge werden ständig von Schleppern verfolgt und die hämmern ihnen ein, ihr müsst nach Großbritannien. Deshalb wollen wir sie von diesen Leuten entfernen. Flüchtlinge aus Eritrea, Sudan oder Afghanistan haben durchaus Chancen, in Frankreich politisches Asyl zu erhalten. Aber die Migranten sind auf Großbritannien fixiert. Dort, so glauben sie, gibt es wenig Kontrollen und genug Arbeit für sie. Einige haben Kontakte im Land, außerdem sprechen die meisten ein paar Brocken Englisch. Dass das Königreich jetzt tief in der Wirtschaftskrise steckt, hat sich noch nicht herumgesprochen. In Calais können sie bei gutem Wetter schon die Lichter von Dover erkennen. Um die 34 Kilometer bis nach England zu überwinden, sind sie zu fast allem bereit. Gestern war eine Frau hier, die im 8. Monat schwanger ist. Ich habe auf sie eingeredet, sie gewarnt, du läufst Gefahr, in einem Laster zu entbinden. Sie war kurz davor, Ja zu sagen und in Frankreich Asyl zu beantragen. Aber dann hat sie vergangene Nacht in dem besetzten Haus geschlafen und jetzt ist sie verschwunden. Jetzt versucht sie es. Ich denke ununterbrochen an sie. Hoffentlich geschieht ihr kein Unglück. Hoffentlich bekommt sie keine Wehen. Hoffentlich, hoffentlich. Mariam steht auf, nimmt ihren Mantel, geht zum Auto. Im Dschungel kampieren drei junge Afghanen. Sie sind 11 und 12 Jahre alt. Wenigstens die will sie jetzt auch noch holen. Das Hafengelände schirmen hohe, weiße Metallzäune ab. Sie sehen harmlos aus. Nur ganz oben ist Stacheldraht zwischen die Pfosten gespannt. Durch die Streben sieht man den Lkw-Verkehr. Pausenlos rollen die Schwerlaster über die Fahrbahnen, kriechen im Schneckentempo Rampen und Brücken hoch, fädeln sich in die Spuren vor den Kontrollhäuschen ein. Neben jedem Checkpoint steht ein hoher Pfosten, daran flattert die Trikolore im Wind. In der Ferne ragt der Schornstein einer Fähre empor. Polizei ist nicht zu sehen. Die letzte große Tankstelle vor dem Hafen liegt im Industriegebiet von Calais. Ein Dutzend Lkw rasten an diesem Abend auf dem Parkplatz. Sie kommen aus Polen, Spanien, Italien. An der Zapfsäule hält ein Lastwagen mit grauer Fahrerkabine und blauer Plane. Pema Truck und Trailer Vermietung steht darauf und das Kennzeichen ist deutsch. Der Fahrer tankt in aller Ruhe. Hans-Erich Israel transportiert Wegwerfbecher von Schottland in die Schweiz. Auf dieser Route kann ihm nichts passieren, sagt er. Andersherum, in Richtung Großbritannien, hält er außerhalb des Hafens nicht mehr an. Man muss hier unwahrscheinlich aufpassen. Mindestens im Umkreis von 100 Kilometern darf man nicht mal Stopp machen. Ob man für kleine Jungs muss oder sonst was. dann hat man die sofort drauf auf dem Auto. Und dann gibt es Ärger. Und wenn die in England ankommen, ne, 3000 Pfund pro Nase. Das kann sich keiner leisten. Israel schüttelt besorgt den Kopf. Er strahlt Gemütlichkeit aus mit seinen silberweißen Haaren, dem kurz gestutzten weißen Vollbart und einem runden Bauch, über dem locker ein grün-weißes Karohemd hängt. 57 Jahre ist er alt und seit 15 Jahren fährt er diese Strecke, neuerdings sogar jede Woche. Aber die Migranten stören seine Routine und gefährlich werden kann es hier auch. In den letzten 3 Monaten waren das 8 Mann gewesen, die ich da hatte, immer so verschieden aufgeteilt. Und wenn man selbst rangeht und will die runterjagen, dann muss man aufpassen, dass man nicht was mangte Rippen kriegt. Israel schließt den Tankdeckel ab, geht in die Raststätte, zahlt. Ja. Die Flüchtlinge, erzählt er dabei, sind gleich hinter Brüssel eingestiegen, als er die vorgeschriebene Fahrpause einlegen musste und beim Duschen war. Sie wurden im Hafen entdeckt, aber da hatten sie schon auf die Kartons uriniert und die Ladung Babywindeln war im Eimer. Er musste umdrehen und die Fuhre zurückbringen. Das wurmt ihn immer noch. Schließlich ist er für die Ware verantwortlich. Nicht auffallen, sagt Israel, ist die beste Taktik, um den Stichproben am Hafen zu entgehen. Deshalb trägt sein 40-Tonner auch keine Werbung auf der Plane. Aber wer einmal Flüchtlinge in den Hafen geschleppt hat, wird beim nächsten Mal gleich strenger kontrolliert. Immer wird gemacht, wenn ich reinkomme. Erstmal meine Dokumente hingeben. Dann muss ich ganz vorsichtig und ganz sachte, nicht schneller wie 5 km/h durch so eine Sichtanlage. Da wird erstmal automatisch mal so ganz schnell geröntgt, ob was unten drunter ist. Dann kommt die CO2-Prüfung. Und wenn die nichts ergeben hat, dann müssen wir in einen Schuppen reinfahren. Man muss als Fahrer aussteigen und dann werden da Messgeräte aufgelegt und da können die wohl mit hören, ob da Herztöne oder irgendwas sind. Und wenn es ganz hart kommt, so wie ich das gehabt habe schon mal, wo ich durch den Tunnel bin, da ist dann so eine Röntgenanlage. Wenn sie vorher nicht gekriegt haben, den kriegen sie spätestens da. Und die Röntgenanlage ist so, da sehen die alles drin. Da sehen die alles, ob sie irgendwo Zigaretten versteckt haben oder eine Flasche Schnaps rumzuliegen haben oder so. Und wer bis dahin gekommen ist, den kannst du anschließend sowieso wegschmeißen. Der ist kaputt. Die Strahlen, die sind so stark. Der sitzt nicht mehr in der Welt. Da hat sich's erledigt bei dem. Das ist hart. Israel stammt aus Demmin an der Peene in Vorpommern. Er lernt Müller, ist dann Militärkraftfahrer bei der Volksarmee und arbeitet schließlich als Busfahrer in Ost-Berlin. Nach der Wende ist er neugierig auf Europa. So wird er Berufskraftfahrer. Auf den Rastplätzen und Autobahnen rund um Calais sieht er nun Menschen aus ganz fernen Ländern. Aber die herumirrenden Gestalten am Straßenrand flößen ihm keine Neugier und erst recht kein Mitleid ein. Also mal, wir haben ja auch eine Revolution gemacht. Dann sollen sie ihren Arsch, hätte ich beinahe gesagt, bewegen und dann sollen sie dafür sorgen, dass das bei ihnen auch besser wird. Die haben es ja auch gemacht, oder nicht? Ich sag mal, wenn die das besser haben wollen, dann sollen sie auch was dafür tun. Die französische Grenzpolizei greift hart zu, erzählt er. Und plötzlich klingt die Stimme des Fernfahrers nicht mehr so gemütlich. Wenn die sagen, absteigen und der eine macht ein bisschen Spirenzchen, dann wird gleich zugelangt. Und dann zack, wird er gleich richtig an die Kandare genommen, wie sich das gehört. Ne? Er hat doch die Scheiße gebaut. Ne? Oder nicht, man muss ja, selbst die Polizei muss ja damit rechnen, dass sie angegriffen werden. Und die haben ja den Messer und all so einen Scheiß bei sich. Boah, da sind ja welche bei, das sind ja richtig dreiste Typen. Israel findet, dass die Grenzer noch um einiges brutaler vorgehen sollen, damit sich die Nachricht davon bis ins Ausland verbreitet und die Migranten so abschreckt, dass sie gar nicht erst nach Europa kommen. Dann grinst er wieder vergnügt. Ihm fallen Geschichten von den Kollegen ein. Die Osteuropäer, erzählt er, sind dafür bekannt, dass sie mit allem handeln. Einige haben sich auch auf Menschenschmuggel eingelassen, aber dafür sind sie in England ins Gefängnis gekommen. Das ist es nicht wert, sagt Israel und fährt los. Im Herzen von Calais steht groß und prächtig das rote Backsteinrathaus mit dem flämischen Glockenturm. Nur wenige Straßen entfernt liegt die Rue de la Pomme d'Or. Hier in der Straße des goldenen Apfels sind die Häuser einfach und sauber. Die Fassaden sind gelb, rosa oder blau gestrichen und an den Fenstern hängen Spitzengardinen. Es ist heller Vormittag. Doch im Erdgeschoss eines schmalen Hauses sind die Plastikrollos heruntergelassen. Drinnen brennt Licht. In der Wohnküche steht Mireille Lecoustre am Waschbecken und spült. Ich bin ein bisschen im Verzug mit dem Geschirr. Sie wollten selber spülen, aber sie waren so schwach. Da habe ich gesagt, lass es bleiben, ich mache das in der Früh für euch. Ruht euch nur aus, ich habe doch Zeit. Mireille nimmt ein Glas in die Hand, wischt es energisch aus. Sie ist klein und drahtig, die rotbraunen, dauergewellten Haare sind noch ungekämmt. Und obwohl es bullig warm ist, trägt sie eine dicke Wolljacke über der Jeans. Die Tür zum Zimmer steht offen. Es ist ihr Wohn- und Schlafraum zugleich. Ein Klappsofa ist zu sehen, ihr Bett. Darin schläft jetzt ein fremder Mann. Gegenüber steht die Liege ihres jüngsten Sohns, außerdem ein Wandregal, der Fernseher, ein Vogelkäfig. Tisch und Stühle hat jemand an die Wand geschoben, um Steppdecken auszubreiten. Drei Gestalten liegen auf dem Boden. Sie haben sich eingemummelt, ihre Wolldecken bis über die Köpfe gezogen, so als ob sie sich verstecken wollen. Nur aus einem der Nachtlager lugt ein Büschel schwarzer Haare hervor. Mireille schüttelt besorgt den Kopf. Die Nacht war schlimm für sie. Da sind sie Polizisten in die Arme gelaufen oder Wachleuten. Jedenfalls mussten sie immer ganz schnell wegrennen. Als sie um 5 Uhr zu mir kamen, haben sie gleich Aspirin geschluckt, damit sie Muskeln nicht so schmerzen. Ich lasse die Schachtel extra auf dem Tisch stehen. Die müssen ja so viel rennen. Und dann eine Viertelstunde später haben sie schon geschnarcht. Zehn Jahre ist es jetzt her, seit Mireille die ersten Flüchtlinge beherbergt. Seither ist es in der Zwei-Zimmer-Wohnung selten leer. Zuerst nimmt sie Kosovaren auf, die vor dem Krieg flüchten. Heute schlafen Afghanen, Pakistani und Palästinenser bei ihr. Manchmal wird auch die Küche voll. Vor allem Kranke und Geschwächte, sagt sie, suchen bei ihr Zuflucht. Die Männer reichen sich die gute Adresse weiter. Im Winter ist es besonders hart für sie. Wenn sie Grippe oder Durchfall haben, gebe ich ihnen Medikamente und sie bleiben 2-3 Wochen bei mir im Warmen, um gesund zu werden. Manche ruhen sich auch länger aus, vor allem jene, die einen Gipsfuß haben. Sobald sich einer der Jungs erholt hat, sagt er, Omi, so nennen sie mich, für sie bin ich wie eine Großmutter. Omi, mir geht es wieder gut. Dann sage ich, geh zu, mein Junge, versuch dein Glück, inshallah. Und später sehe ich ihn im Hafen wieder. Er ist also immer noch da. Aber zumindest steht er wieder fest auf beiden Beinen. Mireille ist 55 Jahre alt. Sie sieht verhärmt aus. Die Arbeit im Holzhandel und am Fließband der Biskuitfabrik hat Spuren hinterlassen. Die Firmen haben zugemacht. Heute lebt Mireille von Sozialhilfe, wie 6.000 Menschen in dieser Stadt. Mireille hat 11 Kinder großgezogen und ist geschieden. Nur der 15-jährige Kevin wohnt noch zu Hause. Die Größeren haben eigene Familien gegründet. 17 Enkelkinder sind geboren. Jetzt, da sie nur noch für den Jüngsten sorgen muss, sind die Flüchtlinge ihr Lebensinhalt. Ich versetze mich in die Lage dieser jungen Leute. Ich stelle mir vor, wir haben hier in Calais ein großes Problem und mein Sohn flieht, sagen wir mal, in die Schweiz, um Schutz zu suchen. Da bin ich doch froh, wenn er auf eine großzügige Familie stößt, die Mitleid empfindet mit einem jungen Kerl, der sein Land verlassen hat, um Frieden zu finden und nicht getötet zu werden. Mireille presst die Lippen zusammen, ihr Mund wird schmal, zwei tiefe Falten ziehen sich zum Kinn hinunter. Sie weiß, dass sie sich strafbar macht. Hilfe für Ausländer ohne gültige Papiere kann mit 5 Jahren Haft und 30.000 Euro Geldstrafe geahndet werden. Das Gesetz, sagt sie, bringt sie nicht von ihrer Überzeugung ab, was gut und richtig ist. Eher sitzt sie eine Gefängnisstrafe ab. Wenn die Polizei wenigstens ein bisschen netter wäre. Aber im Moment haben wir richtig boshafte Bereitschaftspolizisten. Die sind nicht von hier. Gewiss tun sie ihre Pflicht, aber einige sind Rassisten. Sie behandeln die Illegalen wie Dreck, lassen Rottweiler auf sie los, packen sie an den Haaren und treten mit ihren schweren schwarzen Stiefeln auf sie ein. Wenn die jungen Kerle dann zu mir kommen, hole ich gleich die Salbe hervor. Ich habe 15 Tuben auf Vorrat gekauft, denn das sind keine kleinen Blutergüsse. Die sind groß wie eine Schöpfkelle und richtig schmerzhaft. Mireille hat keine Fremdsprache gelernt, aber die Illegalen versteht sie gut. Vieles liest sie ihnen am Gesicht ab. Außerdem hat sie ein paar Brocken Englisch aufgeschnappt. Manchmal übersetzt Kevin. Ihr Sohn kann sogar schon ein bisschen Paschtu, sagt sie stolz. Die alte Frau legt den Spüllappen ins Becken, geht ans Telefon. Oui, Ficelle, Ficelle Djangal. Chance. Oui. Ficelle, tomorrow, 9 o'clock. Ok. Thank you. Bye bye. Au revoir. Oui, ben, c'était la famille du Pakistan. Das war die Familie aus Pakistan. Ich glaube, es ist die Frau. Sie will mit ihrem Mann sprechen, mit Ficelle. Ich habe gesagt, er ist im Dschungel, um sein Glück zu versuchen, in einem Laster nach England zu gelangen. Und falls er kein Glück hat, kann sie ihn morgen früh wieder anrufen. Entweder er hat Glück oder nicht, das weiß man nie. Comme ça, bon, ben, ça dépend, soit qu'il y a de la chance, soit qu'il y a pas de chance. On sait pas. Mireille zieht einen Anorak an, nimmt ihre Tasche, steckt das Portemonnaie ein. Sie will einkaufen. Brot, Streichkäse, Eier, Quark, damit die Flüchtlinge beim Aufwachen etwas zu beißen haben. Ich wünsche sehr, dass Calais ihre letzte Station sein wird und dass man sie dann in England gut aufnimmt. Aber ehrlich gesagt, ich befürchte, dass sie dort drüben auch nicht glücklich werden, weil es zu viele sind. England hat sich doch jetzt mit Sarkozy zusammengetan. Da drüben ist es viel härter geworden. Ich habe wenig Hoffnung, aber das sage ich Ihnen natürlich nicht. Vorsichtig steigt sie über die Decken mit den schlafenden Männern und geht in die Stadt. Zurück zu dem besetzten Haus der Eritrea. Davor erstreckt sich ein unbebauter Platz mit Schlaglöchern und Schotter. Im Jargon von Helfern und Flüchtlingen heißt der Ort Kantine, weil eine Hilfsorganisation hier täglich eine Brotzeit austeilt. Es ist 14 Uhr. Von allen Seiten strömen Männer heran. Sie tragen dicke Anoraks, viele haben Mützen auf. Auch Ali und Aysatullah sind aus dem Dschungel gekommen. Ein Ball taucht auf. Sogleich laufen ein paar Jugendliche zusammen und kicken. Aysatullah spielt nicht mit. Er ist groß und dünn, hat hohe Backenknochen, schräge Augen, ein paar Pickel im Gesicht. Der Junge ist aufgeregt. Letzte Nacht ist er beim Versuch, nach England zu gelangen, wieder gescheitert. Wir wollten in einen Laster steigen, aber die Polizei hat mich geschnappt. Sie haben mich heftig geschlagen und getreten. Dann haben sie mich zu einem Ort gebracht, weit weg. Da ist kein Mensch und kein Licht. Es ist Nacht und ich bekomme Angst, weil ich ganz alleine bin. Wir sind Flüchtlinge, aber wir sind keine Tiere, die man schlagen kann. Wir sind Menschen. Sie können mich vielleicht 10 Tage ins Gefängnis stecken, aber schlagen dürfen sie mich nicht. Aysatullah will die Wunde zeigen. Er versucht, das Hosenbein hochzukrempeln. Darunter kommt eine zweite und eine dritte Jeans zum Vorschein. Er gibt auf und deutet nur auf den rechten Oberschenkel. Da sitzt der Schmerz. Die Hilfsorganisation verteilt Brot, Bananen, Joghurt und Suppe in Bechern. Wie ein ausgehungertes Rudel stürzen sich die Menschen auf die Plastiktüten mit dem Essen. Ein Flüchtling betrachtet die schubsenden Menschen. Der Afghane lächelt freundlich, aber was er sagt, ist bitter. This is the refugee life in Europe. So sieht das Leben der Flüchtlinge in Europa aus. Haben Sie gesehen, wie wir im Dschungel leben? Wenn das weltweit im Fernsehen gezeigt wird, ist es schlecht für die französische Regierung. Aber das ist ihr völlig egal. In Frankreich gibt es keine Menschenrechte. Und auch nicht im restlichen Europa. Nicht in Deutschland, nicht in England. Menschenrechte, das ist hier nur ein Jux. Sie hörten Die Unsichtbaren, Flüchtlingselend in Calais. Eine Reportage von Bettina Kaps. Problem.